Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot Together, unzertrennlich von Michael Shanks. Ja, und damit wieder mal ein bisschen flotter eine Rückmeldung von diesem Podcast mit einem weiteren Film, etwas ganz Neuem, und zwar ein Film, der tatsächlich jetzt erst letzten Donnerstag angelaufen ist. Also wenn ihr das hört, ist es vielleicht schon genau eine Woche her. Aber ja, wir sprechen über einen kleinen Horrorfilm. Mal wieder, Horror ist ja ein Genre, was es mir schon seit langem angetan hat, also zumindest seit es diesen Podcast gibt. Früher war ich nicht so der Riesen-Horror-Fan, nicht weil es irgendwie zu gruselig war oder sonst was, sondern weil ich einfach oft nicht so viel mit den Horrorfilmen anfangen kann, die nicht so eine tiefere psychologische Metaebene noch haben. Genau, und deswegen weiß ich auch nicht. Irgendwie habe ich mir in den 90ern und so und den 2000er Jahren weniger dazu gefunden. Und ich habe das Gefühl, dass Horror hier heute sogar im Mainstream deutlich eher noch so subversive Sachen mitlaufen lässt. Und ja, deswegen, glaube ich, finde ich mir immer öfter was, was mir irgendwie Spaß macht oder was mich interessiert. Und in diesem Fall ist es der Film Together, im Deutschen noch ja, ergänzt mit dem zusätzlichen Wort unzertrennlich. Ja, worum geht's oder was ist das Ganze ganz grundsätzlich? Das Ganze ist ein Film von Michael Shanks. Michael Shanks ist selber noch kein großer Name. Das ist tatsächlich auch sein Langfilm-Debüt. Also er hat vorher nur Kurzfilme und Ähnliches gemacht. Also es ist das erste Mal, dass er einen Film in dieser Länge macht. Und dann tatsächlich gleich mit zwei Hollywood-Darstellern. Und zwar mit Alison Brie und Dave Franco. Alison Brie kennt man vielleicht aus der Serie Community oder auch aus der Serie Mad Men. In beiden Fällen hat sie nicht die Hauptrolle, aber ja, ich würde sagen, sie ist eine wirklich gute Darstellerin, die oft ein bisschen, glaube ich, von ihrem Casting her, dadurch, dass sie halt ja, diese großen Rehaugen hat und auch eine Stimme, die so ein bisschen höher gepitcht ist, dadurch, glaube ich, ist es für sie manchmal nicht so leicht, Rollen zu kriegen, die ein bisschen komplexer sind, weil sie oft in so eine ja, Ecke geschoben wird, glaube ich, rein vom Casting her. Und ja, hatte deswegen jetzt nie so viele große Filme oder sowas, aber diese zwei Serien sind auf jeden Fall ja, Kult. Ganz unterschiedliche Fanbases vielleicht. Ich finde beide ganz gut, obwohl ich ganz klar eher der Mad Men-Fan bin. Aber ja, das ist Alison Brie und auf der gegenüberliegenden Seite als ihren Partner in diesem Film haben wir Dave Franco, ja, Bruder von James Franco. James Franco ist ja Persona non grata mittlerweile. Ich glaube, das habe ich nicht richtig ausgesprochen. Aber ja, sagen wir mal so, James Franco scheint kein so guter Dude zu sein und deswegen sehen wir den auch nicht mehr. Völlig zu Recht. Sein Bruder ist davon unangetastet, im Sinne von, es gibt dazu keine Vorwürfe. Vielleicht auch, weil er seit langem dieselbe Partnerin hat. Und zwar ist Alison Brie seine wirkliche Partnerin im echten Leben. Ich weiß nicht, ob die beiden sogar verheiratet sind. Habe ich jetzt, das ist die eine Sache, die ich nicht vorgegoogelt habe. Also da merkt man immer, wie ich mich vorbereite, so auf ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Könnte auch sein, dass die schon verheiratet sind. Maybe. Aber sind auf jeden Fall seit längerem schon ein Paar. So lange schon, dass sogar jemand wie ich das mitbekommt. Obwohl mich ja dieses Privatleben dieser Leute oft nicht interessiert oder ich das zumindest auch sehr trenne von dem, was sie vor der Kamera machen. Und die beide spielen das Pärchen Millie und Tim. Und Millie und Tim, ja, jetzt würde ich weiter in die Story reingehen, aber wir müssen einen kleinen Disclaimer hier mit reinpacken. Und zwar ist dieser Film jetzt erst rausgekommen, eben Ende Juli. Ich glaube, auf den Festivals lief er, also er lief auf Sundance, lief er auf jeden Fall. Ich glaube, das war im Juni oder sogar noch früher. Ich glaube, das war schon länger her. Aber da wurde halt groß gelobt und oh, toller Film. Und wie das so oft ist mit so Festivalfilmen, die Kritiker überschlagen sich dann ein bisschen sehr und haben dann alle so geredet, boah, der nächste riesen großartige Horrorfilm, also ein legendäres Werk. Und ja, das hat aber dann auch andere Leute auf den Plan gerufen, sich das mal genauer anzuschauen. Und zwar gibt es einen anderen Film, der heißt Better Half, also ja, die bessere Hälfte zu Deutsch. Und das ist ein Film von Patrick Henry Phelan oder Phelan. Und ja, die Produzenten dieses Films haben gesagt, also von Better Half, haben gesagt, hey, wir glauben, wir müssen euch verklagen. Wir glauben, Together ist 1:1 ein absoluter Rip-Off. Ihr habt komplett zentrale Ideen und Inhalte unseres Films geklaut. Und ja, diese Klage steht immer noch, das muss ich jetzt einfach vorneweg stellen. Ich habe mich jetzt da ein bisschen reingelesen, aber jetzt auch nicht in irgendwie 50 juristische Dokumente. Ich habe mir einige Artikel dazu durchgelesen. ich kann euch meinen Stand geben, deswegen bespreche ich diesen Film auch. Ich fühle mich relativ sicher darin, Together als unabhängiges Werk zu besprechen. Denn wenn man sich die beiden Filme nur schon von der Plot-Synopsis mal anguckt, klar, das ist nicht komplettes Drehbuch vergleichen, das muss man schon sagen. Manchmal kann es ja auch sein, dass im Drehbuch trotzdem dann Passagen gibt, wo man sagt, hey, das ist ja hier 1:1, wirkt es wie abgeschrieben. Aber ich sage euch mal ein paar Faktoren, die für mich eine Rolle gespielt haben, warum ich jetzt trotzdem diesen Film bespreche. Das ist eigentlich fast mehr Gossip oder juicier, als den eigentlichen Film zu besprechen, ich weiß schon. Also Better Half ist ein Film, der vorher rausgekommen ist, aber die Vertreter von Together, also das juristische Team, sagt, dass Michael Shanks, der Together geschrieben und auch Regie geführt hat, dabei, der hat sein erstes Skript, ist angeblich von 2019 für den Film. Die Gegenseite sagt, sie hat aber diese Originalversion von diesem Skript nie gesehen, aber er sagt, er hat das schon 2019 mit der Writers Guild of America ja registriert, sage ich mal, diese Grundidee. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt eher unglaubwürdig, auch wenn das natürlich aus juristischer Sicht ein bisschen frech wäre, sowas zu behaupten, wenn das dann gar nicht existiert, das ist halt jetzt alles immer noch in der Schwebe, diese Klage läuft noch. Aber wenn man sich die grundsätzlichen Prämissen dieser Filme anschaut, dann würde ich schon sagen, die sind so unterschiedlich, dass ich es für unwahrscheinlich halte, dass das tatsächlich ein Copyright-Fall ist. Es kommt immer wieder vor, also jeder, der einfach schon so seit 10, 15 Jahren hier und da mal einen Film guckt, wird schon immer mal wieder Filme auch erlebt haben, die sich ähnlich anfühlen, die auch ähnliche Prämissen haben. Also da ist es sowieso sehr schwierig oft, was kann man copyrighten, welche Teile oder Inhalte, Konzepte eines Films sind denn wirklich schützenswert oder sind so individuell und so einzigartig, dass man wirklich sagen kann, okay, das hat sich jetzt einer hier ausgedacht und wenn das jemand anderes macht, dann muss der von dem abgeschrieben haben. Das ist eh schwierig. Generell vielleicht ein bisschen zur Einordnung dieses Films. Together selber ist ein Body-Horror-Film, den wir jetzt besprechen. Body-Horror ist ja oft sowas, wir haben das zuletzt bei The Substance gehabt, das Thema. Also es geht hier oft um den Körper und ja, der Körper selber wird ein bisschen zum Teil des Horrors, also zum Grotesken, zu dem, was abstoßend und eklig oder gruselig ist in solchen Filmen. So ist es auch in Together. Ich werde euch gleich erzählen, warum, was die eigentliche Prämisse ist. In beiden Filmen geht es um ein Pärchen, aber in Together haben wir ein Paar, das schon seit längerer Zeit zusammen ist, das sich jetzt committen will, das zusammen in ein Haus zieht und es gibt da grundsätzlich eher so ein bisschen ja, Bindungsprobleme. Also Tim, der Mann, gespielt von Dave Franco, kann sich da nicht so richtig drauf einlassen, fühlt sich eher ein bisschen ja, eingesperrt in der Beziehung, aber irgendwie hat er das Gefühl, er kann jetzt auch nicht zurückweichen, er zieht das jetzt durch mit ihr und zieht mit ihr aufs Land raus, weil Millie dort, Alison Brie's Figur, Lehrerin ist und also sie hat dort eine neue Stelle bekommen. Und von Anfang an ist der Vibe unangenehm. Von Anfang an merkt man, oh, ihr beide solltet nochmal ganz, ganz, ganz ordentlich überlegen, ob ihr wirklich jetzt zusammenziehen wollt. Auch wenn ihr euch schon länger kennt und sicher beide für sich genommen vielleicht ganz nette Leute sind, aber ihr in Kombo, da ist so einiges ungesund. Und da gegenüber haben wir Better Half. Ich habe diesen Film nicht gesehen, muss ich natürlich fairerweise sagen, aber ich habe mir die Synopsis angeschaut und durchgelesen. Better Half ist eine romantische Komödie, wo es um einen One-Night-Stand geht, also zwei Leute treffen sich eigentlich nur für eine Nacht, wollen sie einmal miteinander schlafen und merken dann, oh, unsere Körper verschmelzen, wir können nicht mehr nach dem Sex voneinander lassen, weil wir buchstäblich zusammenwachsen. Und das ist das, was die beiden Filme gemeinsam haben, denn auch Alison Brie und Dave Franco wird das passieren, auch ihre Körper verschmelzen nach und nach miteinander, aber deutlich unfreiwilliger und ganz klar, wenn man nur schon das Thema hört. Also das eine ist eine romantische Komödie, wo das irgendwie so, ja, eher Slapstick ist, lustig, hey, oh Gott, wie absurd, wir wachsen hier zusammen, shit, wie gehen wir jetzt damit um, was heißt das, sind wir irgendwie füreinander gemacht, eigentlich kennen wir uns ja gar nicht, wie gesagt, das ist ein One-Night-Stand und auf der anderen Seite haben wir ein Pärchen, was eindeutig seit Jahren zusammen ist und da werden toxische Sachen verarbeitet und die Nähe, die dort ihre Körper zueinander suchen, wollen sie vielleicht mentalerweise gar nicht mehr haben. Also rein, was die Prämisse angeht, sind das für mich ganz klar zwei unterschiedliche Filme. Und deswegen fühle ich mich auch sicher darin, Together zu besprechen. Wer weiß, wie das dann irgendwann ausgeht mit dem Gerichtsurteil. Das kann bei sowas ja auch oft lange dauern, vielleicht sogar Jahre. Ich glaube, dass es hier eher so ein bisschen ja, ein Fehler ist von den Produzenten von Better Half, dass sie das so ein bisschen falsch interpretieren. Denn auch ganz grundsätzlich muss man mal vielleicht sagen, für Leute, die jetzt nicht Film als Hobby haben, also die grundsätzliche Prämisse von Körpern, die miteinander verschmelzen und dadurch entsteht ein gewisser Horror oder auch was Bizarres oder Unterhaltsames, das ist ja wirklich gar nichts Neues. Also ich meine, der Begriff Body-Horror ist ein Subgenre im Grunde im Horror. Also da, und innerhalb des Body-Horrors kommt das andauernd vor. Selbst wenn man zurückgeht lange, lange Zeit her, ist es, glaube ich, in den 80ern war es, The Fly, die Fliege von David Cronenberg, wo es darum geht, dass ein Mann mit einer Fliege verschmelzt und wie das nach und nach sein Leben kaputt macht. Also generell die Grundidee, oh, hier verschmelzen zwei Menschen oder hier verschmelzen zwei Organismen miteinander, oh, das ist ja weird, was ist denn das für eine Nummer, was geht denn hier ab? Das ist halt wirklich gar nichts Originelles oder Neues, das gibt es schon ewig. Und insofern ist auch Together jetzt nichts, was das Rad völlig neu erfindet. Aber ich hatte Bock auf den Film. Zum einen einfach, weil ich sofort gesehen habe, okay, hier ist ja sofort diese Subebene, die ich am Eingangs ja erwähnt habe, was ich ja beim Horror mag, ist, wenn der Horror einerseits seine Geschichte hat, die er offensichtlich erzählt, und wenn er dann noch so eine Subebene hat, von wegen, was bedeutet das denn, wenn man das jetzt interpretieren würde auf unser echtes Leben? Und das ist bei Together natürlich auch sehr plakativ und offensichtlich. Hey, wir haben hier ein Pärchen, was irgendwie, ja, da ist so ein bisschen eine Abhängigkeit voneinander, das wird auch innerhalb des Films dann nach und nach thematisiert, also irgendwie können die beiden nicht so richtig miteinander, das merkt man sehr schnell, dass da irgendwo, ja, vielleicht unterschiedliche Bedürfnisse sind oder unterschiedliche, ja, Wünsche, wie das Leben weitergeht und gleichzeitig, ja, wollen sie aber auch nicht untereinander sehen, also gleichzeitig sagen sie, ja komm, doch, lass aber zusammenziehen und lass das alles machen, also es ist eine ungesunde Art von Abhängigkeit, die die beiden voneinander haben. Und das natürlich auf der plakativen Filmebene dann, wenn ihre Körper anfangen, eine vielleicht nicht so gesunde Abhängigkeit voneinander zu erleben. Und ja, jetzt können wir das mal ausklammern mit dem Disclaimer. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das ausgeht. Es kann natürlich sich alles noch drehen und wenden, wie auch immer. Aber rein aufgrund der aktuellen Informationen, die es dazu gibt, gibt es aus meiner Sicht kein Problem, Together als unabhängiges, kreatives Werk zu besprechen. Und wie gesagt, solche Fälle passieren übrigens auch immer wieder. Das ist jetzt auch kein Einzelfall. Es gibt immer wieder in Hollywood solche Fälle, wo irgendwer sagt, hey, nee, der hat eindeutig bei mir abgeschrieben oder das ist irgendwie meine Idee, die hier geremaked wird, ohne dass man das angibt oder dafür die Rechte geholt hat. Also das ist wirklich auch gar nichts Neues. Das gibt es immer, immer wieder. Und in den meisten Fällen klärt sich das dann außergerichtlich sehr schnell, weil eben, wie ich gesagt habe, es super schwer ist, bei einer Idee sicher zu sagen, hey, ich bin wirklich der Erste, der diese Idee hat und niemand anderes hatte die Idee. Also mir selber ist das schon passiert, wenn ich Ideen hatte für Filme und so und gesagt habe, hey, boah, das wäre ja ein cooles Konzept, das könnte man machen. Und wenn du anfängst zu googeln, merkst du ganz schnell, okay, das hat schon mal jemand gemacht. Also das heißt ja auch nicht, dass man es nicht trotzdem machen darf, sondern das heißt ja nur, dass deine Idee nicht zu 100% komplett originell ist und noch nie jemand auch nur ansatzweise in diese Richtung gedacht hat. Und ja, das liegt für mich auf der Hand und deswegen halte ich es für unwahrscheinlich, dass wir hier einen Plagiatsfall haben. Aber mal gucken, wie das weitergeht. Ja, jetzt besprechen wir aber ganz klar Together und klammern diesen Teil jetzt mal aus. Ich habe im Grunde die Prämisse ja schon erklärt. Also wir haben Millie und Tim, diese zwei sind ein Pärchen, die verabschieden sich am Anfang des Films von ihren Freunden. Sie leben in der Stadt. Ich weiß nicht genau, ob die Stadt thematisiert wird. Vielleicht ist es New York oder keine Ahnung was. Ist eigentlich auch egal. Sie leben aktuell einfach noch in der City und gleich zu Beginn des Films haben sie ihre Abschiedsfeier, wo sie sich von ihren Freunden verabschieden, weil sie sagen, hey, wir ziehen jetzt zusammen und wir ziehen zusammen aufs Land und ziehen in ein Häuschen, denn Millies Figur, Alison Brie's Figur Millie ist dort als Lehrerin angestellt worden und Tim, seine Ambitionen sind eher in der Musik, aber wir kriegen von Anfang an auch schon so mit, so richtig hat das alles nicht geklappt bisher in seiner Karriere, also es wird direkt thematisiert, dass er nicht mehr bei einem Label ist, er war wohl mal bei einem Label, ist er aber nicht mehr und irgendwie läuft das alles nicht so richtig. Er quatscht tatsächlich mit dem Bruder, glaube ich, von Millies Figur, wenn ich das am Anfang richtig verstanden habe. Das ist eine Figur, die nur sehr, sehr am Rande mal vorkommt. Aber ja, im Grunde sagt der Bruder auch so, hey, also du und Millie, eigentlich passt das ja nicht so wirklich zusammen. Also Millie ist ja eher so brav und langweilig. Und ich hatte ja gehofft, dass du sie eher ein bisschen wilder machst, ein bisschen abenteuerlustiger, aber es wirkt eher umgekehrt. Sie hat dich eher weich und langweilig gemacht. Also das sagt er ihm nicht ganz so direkt ins Gesicht, aber es ist schon sehr, sehr klar impliziert. Und damit ist auch natürlich, also das muss man ganz klar sagen, der Film ist jetzt nicht so super subversiv und ganz durch die Blume mit seinem Thema. Also es ist von Anfang an sehr offensichtlich, wir haben hier ein Pärchen. Das funktioniert eigentlich nicht so richtig bei denen. Die beiden sind nicht so richtig happy miteinander vielleicht. Oder da gibt es zumindest sehr klare Reibungspunkte, die mal aufarbeiten müssen. Und das sollten sie vielleicht machen, bevor sie zusammenziehen aufs Land, was natürlich für beide auch ihr restliches Leben sehr prägen wird. Sie sind dann weit, weit weg von ihren Freunden. Auch im Falle von Tim hat das natürlich auch viel damit seiner beruflichen Karriere zu tun, ob er es nochmal in der Musik schaffen wird, wenn er da auf dem Land draußen ist oder was er dann überhaupt alternativ machen soll. Das wird auch gar nicht im Film thematisiert, was denn eigentlich sein alternativer Job dann ist. Aber naja, also das ist unsere Grundsetting. Die beiden ziehen aufs Land raus. Und ja, man merkt auch so, also auch im Bett läuft es nicht mehr so richtig. Das wird auch sehr direkt, sage ich mal, thematisiert von der Freundin von Millie. Also irgendwie haben die beiden auch keinen Sex mehr. Also da sind eindeutig einige Dinge, die sie aufarbeiten müssten. Aber statt das zu tun, denn auch im Haus kommt es nicht zum Sex und es kommt auch generell immer wieder zu Momenten, wo man merkt, ah, irgendwie ist hier Friction, hier ist irgendwas, passt nicht so ganz bei euch beiden. Und anstatt, dass sie einfach mal miteinander darüber reden und gucken, was ist denn unser Stand der Dinge und wo wollen wir eigentlich hin und sind wir noch glücklich miteinander, stattdessen gehen sie dem irgendwie aus dem Weg und eines Tages entscheiden sie, um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, hey, lass uns doch ein bisschen hier durch die Gegend wandern, lass uns mal jetzt die Gegend angucken, was das hier so ist. Und das machen sie dann auch, sie gehen ein bisschen rumwandern und auf dieser Wanderung stürzen sie, weil es plötzlich anfängt im Strömen zu regnen und sie sind nicht so die fittesten Backpacker, sag ich mal, und sie stürzen in eine Höhle ein, also eine kleine, und finden sich dort wieder und ja, erstmal ist auch keine Chance, aus dieser Höhle einfach so rauszukommen, es ist alles nass und kalt und dunkel und ja, dadurch, dass sie aber natürlich trotzdem Durst haben, sehen sie, okay, in der Höhle sammelt sich aber irgendwo Wasser, okay, lass uns dieses Wasser trinken, damit wir einfach, ja, jetzt hier nicht dehydrieren oder was auch immer. Und dieses Wasser, das wissen wir als Zuschauer schon, denn wir haben ganz am Anfang des Films, noch bevor wir Millie und Tim kennenlernen, schon eine Szene, wo zwei Tiere aus diesem Wasser trinken, zwei Hunde. Und der Film, sag ich mal, eröffnet uns von ganz Anfang an, zu Beginn schon, dass wenn die zwei Organismen dieses Wasser trinken, dann werden diese beiden Organismen versuchen, miteinander zu verschmelzen. Und das sehen wir ganz am Anfang des Films an zwei Hunden. Und insofern ist von Anfang an klar, das ist hier Body Horror und das ist hier auch creepy und das ist hier auch echt ein bisschen abgefuckt optisch. Damit muss man also schon mal klarkommen, das kann man ganz klar als Disclaimer von der Weg auch geben. Wenn ihr Body Horror gar nicht mögt oder auch gar nicht damit klarkommt, in keinster Form, wenn Sachen ein bisschen eklig aussehen und so, dann geht das vielleicht für euch hier nicht. Aber ich kann auch ganz klar sagen, der Body Horror in diesem Film ist nicht so extrem, wie man ihn in anderen Filmen schon erlebt hat. Also wer The Substance gesehen hat, das ist deutlich extremer, weil The Substance viel, viel grotesker und krasser. Auch, was ich schon erwähnt habe, David Cronenberg macht da teilweise deutlich ekligere Sachen, deutlich splatterartiger. Das ist hier in Together eigentlich, hat da einen sehr guten Sweet Spot. Denn wir sehen manchmal Sachen sehr kurz. Also wir sehen sie, sie sind da, aber eben wir sehen sie sehr kurz. Das heißt, auch für schreckhafte Leute, da müsst ihr einfach nur vielleicht mal eine Sekunde die Augen zu machen und dann ist es schon wieder vorbei. Oder an den Stellen, wo wir es dann ein bisschen expliziter sehen, wirkt es aber, also ist es nicht ganz so, sage ich mal, es sind da nicht die ekligsten Arten und Weisen, wie man sowas inszenieren könnte. Und auch da wird es kurz gehalten. Also, wie gesagt, wenn ihr bei Body Horror wirklich sehr sensibel seid und merkt, oh, da werde ich schnell, also wenn ich Blut sehen muss oder sonst was, wird mir schnell komisch, klar, dann ist der Film nichts für euch. Aber wenn ihr, sagen wir mal, halbwegs okay seid, dass ihr, keine Ahnung, auch in sage ich mal, in krasseren Actionfilmen, wenn da mal irgendwo eine Fleischwunde ist oder sowas, wenn ihr damit klarkommt optisch, dann ist Together eigentlich auch nicht zu extrem, finde ich. Also ich finde, die finden hier einen sehr guten kommerziellen Ansatz dafür, dass sie so ein bisschen Body Horror machen. Aber ich bin da nämlich auch nicht so hart gesotten, wie man denkt. Also es gibt da auch für mich Grenzen, wo ich sage, nee, das wird mir jetzt zu eklig. Und ich war nicht einmal an der Grenze zu dem Ganzen. Was auch daran liegt, dass dieser Film so ernst und ja düster und auch irgendwie deprimierend, der vielleicht klingen mag jetzt erstmal, der Film hat sehr, sehr lustige Stellen. Also der Film hat einen sehr bösen Humor manchmal und er findet seinen Humor auch manchmal wirklich in Momenten, wo man denkt, ja, eigentlich ist daran jetzt gar nichts lustig, aber es ist wirklich an der Stelle einfach guter Dialog, der gut geschrieben ist und vor allem gut geschauspielert ist, sodass sie wirklich manchmal in Momenten einen Witz finden, der ihm nicht so offensichtlich vielleicht ist oder wo man so denkt, ach guck mal, das ist jetzt ein kleiner Callback, ein kleiner netter Joke, der auch vorher schon etabliert wurde. Ohne dass es so, sag ich mal, es ist nicht so dieser Marvel-Quippy irgendwas, offensichtlicher Humor. Also der Film ist manchmal lustig in seinen ernsten Momenten, aber nie auf eine Art und Weise, dass er die Erzählung bricht. Es wird nie zu Meta. Also der Film sagt nie plötzlich, ach komm, ist das alles albern, wir nehmen das jetzt hier gar nicht mehr ernst. Das macht er nie, sondern er findet einfach den Humor in manchmal bizarren Momenten, so wie es im echten Leben ja auch ist. Und das muss ich wirklich sehr, sehr loben. Das fand ich sehr, sehr gut, wie man hier es schafft, auch manchmal witzig zu sein oder Dinge lustig zu machen, für einen kurzen Moment, auch wenn es eigentlich gar nicht zum Lachen ist, aber man sich so denkt, das ist so absurd und so bizarr, was die beiden da erleben. Dementsprechend dafür auch große Anerkennung, das fand ich einfach sehr gut gelungen in diesem Film. Und natürlich, ich habe es schon erwähnt, mit den Schauspielern, die Chemie stimmt hier natürlich einfach sehr, sehr doll. Was heißt natürlich, selbst Paare, die im echten Leben zusammen sind, das heißt nicht, dass sie das auf der Leinwand gut rüberbringen. Aber Alison Brie und Dave Franco geben hier beide meiner Meinung nach die beste Leistung ihrer Karriere jeweils ab. Die beiden haben natürlich eine starke Chemie und schaffen es aber auch, die auf die Leinwand zu bringen. Also man merkt hier richtig klar, das ist schon ein Pärchen und die funktionieren schon miteinander irgendwo. Aber sie bringen auch sehr gut dieses Dysfunktionale mit rein. Und ja, dementsprechend, sie tragen diesen Film. Das ist im Grunde eine Two-Man- oder Two-Person-Show, besser gesagt. Und die einzige andere Person, die noch ein bisschen vorkommt, ist ein Nachbar, den sie haben. Ist auch ein Kollege von Millie, der auch in der Schule arbeitet. Der, ja, ist so ein bisschen, ist der so der Puffer zwischen den beiden. Wenn es bei Millie irgendwie und Tim sehr kriselt, dann kann Millie sich auch mal mit dem aussprechen und sowas. Oder auch in der Schule, ja, ist er mal in der Szene involviert, wo Millie und Tim sich in eine, sag ich mal, missliche Lage begeben und ja, ist erst so ein bisschen die Figur, die das halt ersetzt, damit irgendwer überhaupt darauf reagiert, damit wir hier nicht ein komplett geschlossenes Kammerspiel haben, sondern halt auch, ja, irgendwen aus der Außenwelt, der darauf reagiert, wie die beiden drauf sind und in was für Situationen die sich begeben. Dieser Nachbar wird gespielt von Damon Harriman, genau, Jamie heißt der, glaube ich, und Damon Harriman, ich kannte das Gesicht sofort, dachte mir, ich kenne den doch, den Schauspieler, ist auch nicht komplett unbekannt. Und dann ist mir nur wieder eingefallen, wo ich den mal gesehen habe. Und ich glaube, er hat da wirklich, ich weiß nicht, ob er überhaupt was sagt oder wenn, dann nur ein paar Worte. Aber der hat witzigerweise Charles Manson gespielt in Once Upon a Time in Hollywood, in Tarantinos Film. Und der hatte aber halt ein starkes, einprägsames Gesicht, weil er natürlich auch so inszeniert wurde in Once Upon a Time in Hollywood, in den paar Sekunden, die er, glaube ich, vorkommt. Aber dadurch ist mir dieses Gesicht in Erinnerung geblieben. Ich dachte, ich kenne den doch. Und ich habe den sicher auch noch was anderem gesehen. Also ich weiß, dass ich dieses Gesicht schon ein paar Mal gesehen habe, aber das war das Offensichtlichste, was mir aufgefallen ist. Genau, wie gesagt, der spielt diesen Nachbar und auch Kollegen von Millie, Jamie, der eben so ein bisschen als ausgleichendes Element dafür sorgt, dass die beiden jemanden zum Reden haben oder auch, dass durch ihn als Beobachter noch offensichtlicher wird, wie dysfunktional diese Beziehung teilweise ist und wie eindeutig diese beiden mal miteinander reden müssen oder vielleicht auch zu einem Paartherapeuten gehen sollten, wenn es ihnen ernst ist, die Beziehung zu retten. Aber dazu kommt es leider nicht, denn wie gesagt, die beiden trinken aus dieser Quelle und ja, Tim merkt es ein bisschen schneller als Millie, merkt er, oh, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir dieses Wasser getrunken haben. Also sehr, sehr schnell schon am nächsten Morgen, nachdem sie sich aus dem Wald gerettet haben, aus dieser Höhle, merkt Tim, okay, sein Körper ist irgendwo, ja, irgendwas Fremdes übernimmt die Kontrolle über seinen Körper und das Fremde ist ja irgendwie Millies Körper und Geist. Und ja, dementsprechend ist es ein sehr bizarrer, weirder, kleiner Horrorfilm an vielen Stellen, der aber einfach originelle Bilder auch liefert. Also auch das Editing und auch die Bilder, die geliefert werden, sind teilweise wirklich schön gemacht. Also wir haben zum Beispiel schon ganz am Anfang, schon bevor die beiden das Wasser trinken, schon bevor die beiden sich in diese Situation begeben, dass sie, ja, codependent werden im extremsten Fall, also dass sie wirklich verschmelzen wollen miteinander, da haben wir schon Bilder im Editing, also keine Ahnung, wir haben die Figur von Tim, sehen wir die Silhouette und dann Schnitt, kommen wir in die nächste Szene und sehen genau den gleichen Bildausschnitt und die gleiche Silhouette von Millie, also auch im Editing hat man hier und da kleine Momente gefunden, um das so ein bisschen zu foreshadowen und auch das so ein bisschen zu etablieren, ja, worum es hier geht und das ist schön gemacht, also wie gesagt, ist jetzt kein Film, der außergewöhnlich krass toll aussieht oder wo das Editing unfassbar speziell ist. Aber auch das ist mir einfach positiv aufgefallen. Und der Film findet auch wirklich gute Momente, um seinen Body-Horror darzustellen und weiß auch, den einfach gut zu inszenieren. Also es ist nie so, dass wir gar nichts mehr erkennen. Der Film ist nicht zu dunkel oder irgendwas. Manchmal arbeitet er auch plötzlich mit einer Totalen, die das Ganze sehr schön kurz für uns etabliert und übersichtlich macht und geht dann aber wieder total viel in Nahaufnahmen, wo wir einfach viel natürlich davon abhängig sind, wie gut spielen das Millie und Tim, also Alison Brie und Dave Franco, wie gut bringen die uns rüber, wie sich das wohl anfühlen muss, dass ihre Körper, ja, sich gegenseitig wirklich wie Magneten anziehen und verschmelzen wollen miteinander. Und das ist der ganze Grundplot. Wie gesagt, ihr habt jetzt wahrscheinlich das Gefühl, ich habe euch sehr viel erzählt, aber alles, was ich euch erzählt habe, ist ehrlich gesagt schon im Trailer. Ich hätte mir auch gewünscht, der Trailer hätte ein bisschen weniger verraten. Also wenn ihr könnt, wenn ihr es aushaltet, guckt euch den Trailer vielleicht nicht an, weil ich finde, der nimmt zu viel vorweg einfach von manchen dieser Momente. Und ja, wie gesagt, ihr müsst vielleicht ein bisschen was aushalten, was Body Horror angeht, im Sinne von, wenn ihr wirklich das gar nicht sehen könnt, wieder, keine Ahnung, vielleicht mal zwei Hände miteinander verschmelzen oder vielleicht mal zwei Oberschenkel ein bisschen zusammenkleben. Das ist so das Maximale, was wir eigentlich hier haben. Und deswegen, das ist gut inszeniert, finde ich. Ist auch wirklich schön gemacht. Auch eine gute Mischung aus, glaube ich, teilweise ein bisschen practical das Ganze machen, aber das dann mit Visual Effects gut aufarbeiten, sodass es relativ nahtlos miteinander wirkt und organisch, was ja auch sinnvoll ist, dass es organisch wirkt. Aber ja, also dementsprechend ist kein Riesenfilm, ist jetzt auch nicht perfekt. Wenn ich eine Kritik habe an dem Film, weil sonst war es für mich, also ich sag mal, zu 80% der Laufzeit war das für mich wirklich perfekt. Der Film wusste genau, was er ist und was er sein will, denn der Film nimmt sich nicht zu ernst, aber er bricht auch nicht seine Erzählung zu sehr, dass man das gar nicht mehr, dass man gar nicht mehr der Narrative folgt und im Grunde nur noch von außen so ein bisschen belächelt. Also der Film weiß schon, wann er ernst sein muss und wann er auch, wie er auch Spannung aufbaut, aber gleichzeitig ist natürlich die ganze Prämisse hier absolut, ja, die Amerikaner würden sagen, Schlock. Also das Ganze ist natürlich völlig überdreht und bescheuert, weil so, hä, die trinken irgendein Wasser und dann plötzlich fangen die an, miteinander zu verschmelzen. Und das ist die Frage, ob man sich darauf einlassen kann. Ich fand das sehr, sehr schön. Ich fand das einfach sehr unterhaltsam, witzig und grotesk auch an manchen Stellen. Und dann ist eben die Frage, reicht einem das? Oder will man, dass das alles total logisch ist und super krass erklärt wird? Und ich für mich fand es besser, dass man es nicht so groß erklärt, sondern dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt so, da gibt es halt dieses Wasser, jetzt finden sich diese zwei Leute in dieser Situation und ich brauche da eigentlich schon gar nicht mehr. Ich sage nicht, dass ein Film sich nie erklären sollte. Manche Filme haben auch wirklich so Erzähllücken, wo man wirklich sagt, na, das macht jetzt einfach keinen Sinn mehr, den können wir nicht mehr folgen. Das war hier aber nicht der Fall. Der Film sagt einfach in der ersten Minute mit diesen zwei Hunden, hey, guck mal, hier ist irgendwie Wasser. Wenn Organismen dieses Wasser zu sich nehmen, verschmelzen sie miteinander. Okay, habt ihr das verstanden? Passt. So, jetzt gucken wir, was passiert, wenn das zwei Menschen machen. Und das reicht mir als Setup und auch als Erklärung. Das ist für mich okay, dann ist das halt ein Naturphänomen. Dann gibt es da halt irgendwo im Wald ein Loch mit irgendwelchem weirden Wasser, was diesen Effekt auf Leute hat oder auf Wesen. Und für mich hätte das gereicht. Und der Film versucht es aber dann doch ein bisschen zu sehr zu erklären, vor allem am Ende erst. Keine Sorge, ich spoilere jetzt nichts. Aber am Ende versucht der Film, wie gesagt, eine Erklärung zu finden für das alles. Und das fand ich, hat dem Film eher geschadet. Ich finde, es hätte dem Film besser getan oder gut getan, nicht zu versuchen, da jetzt irgendeine Logik zuzufinden, sondern zu sagen, nee, das ist halt einfach ein Naturphänomen. Und der Film sagt, nee, es hat schon irgendwo seine Ursprünge und wir erklären das jetzt alles so kurz, aber der Film erklärt es halt auch wirklich nur in den letzten 5 Minuten oder so. Also no kidding, wirklich. Ich glaube, es sind maximal 5 Minuten, ja vielleicht 8 oder 9. Ich gucke ja nicht auf die Uhr oder aufs Handy im Kino, Gott sei Dank. Es gibt leider immer wieder Menschen, die das nicht hinkriegen. Aber ja, dementsprechend nagelt mich nicht drauf fest. Ich hatte das Gefühl, es war in den letzten 5 Minuten, dass der Film noch schnell versucht, eine Erklärung reinzuquetschen für das alles. Und das hätte es für mich einfach nicht gebraucht. Also das ja, fand ich unnötig und hat so ein bisschen den Film dann auch runtergezogen, weil er dadurch ein bisschen zu kommerziell wurde für mich. Da hätte ich ihm mehr Mut gewünscht zu sagen, nee, da bleiben wir einfach weird und da bleiben wir unerklärt und es hat auch nicht gefehlt, denn die Story ist so oder so unterhaltsam und man hat so oder so eine Bindung zu den Figuren und das ist ja alles, was zählt. Ist die Geschichte interessant? Habe ich eine emotionale Bindung zu den Figuren, die diese Geschichte erleben? Passt, super, geil, passt doch. Also da brauche ich nicht für alles, was in dieser Welt passiert, eine 100% nachberechenbare Erklärung. Und so gut ist die Erklärung dann witzigerweise auch nicht. Also dass sie versuchen es dann so irgendwie dem Ganzen einen Grund zu geben, wieso das alles so passiert ist, wie es passiert ist. Aber die ist dann auch so plakativ und auch so ein bisschen albern, aber nicht auf die gute Art und Weise, wo ich mir dann dachte, ja, hat man schon gesehen, ist nichts Neues und in dem Fall schadet es euch eher. Aber selbst mit dieser Kritik am Ende muss ich sagen, absolut ein Film, den ich empfehlen würde, ist, glaube ich, ein Film, den ich am Ende des Jahres auch nochmal erwähnen werde. Weil ich fand ihn wirklich gut und wirklich unterhaltsam. Tolle Darsteller, wie gesagt, Alison Brie und Dave Franco, beide hier auf höchstem Niveau. Habe ich vor allem, gebe ich ehrlich zu, Dave Franco nicht so zugetraut, weil ich ihn meistens in so albernen Rollen sehe und dann oft auch das Gefühl habe, er spielt gar keine Rolle, er spielt einfach ein bisschen sich selber, so wie er halt in Interviews auch wirkt. Und hier hat er das schon hinbekommen, dass da eine gewisse Transformation stattfindet. Also für seine Karriere würde ich wirklich sagen, ist das ein Höhepunkt bisher, schauspielerisch. Und Alison Brie ist, wie gesagt, meiner Meinung nach unterschätzt. Die ist eigentlich oft wirklich gut und dementsprechend kann die hier auch mal ein bisschen mehr zeigen, was sie drauf hat. Eine dritte Serie, die mir gerade einfällt, in der auch Alison Brie zu sehen war, wo sie ausnahmsweise die Hauptfigur war, war Glow und da war sie auch wirklich gut. Also eine Darstellerin, die eigentlich, ja, vielleicht durch ihre Optik, weil sie eben so ein bisschen aus wie, sie sieht ein bisschen aus wie eine Disney-Darstellerin. Sie hat halt so ein cutes Gesicht und ein bisschen höher gepitchte Stimme und dadurch, glaube ich, nimmt man sie oft für viele Rollen nicht so ernst in Hollywood oder zieht sie nicht in Betracht, was schade ist, weil sie wirklich gut ist. Aber ja, dementsprechend auch für Michael Shanks als Regiedebüt absolut starke Leistung. Und wie gesagt, wenn ihr ein bisschen darüber wegsehen könnt, dass es am Ende vielleicht für 2-3 Minuten ein bisschen nervig wird oder ein bisschen unnötig, sage ich mal, dann habt ihr aber abgesehen von diesen 2-3 Minuten einen wirklich guten Film, der wirklich Spaß macht. Ein bisschen Body Horror müsst ihr aushalten, aber auch nicht zu viel. Und der Film, wie gesagt, hat auch immer wieder seine Momente, um euch zum Lachen zu bringen und das Ganze auch ein bisschen aufzulockern. Und trotzdem bleibt spannend. Also, was will man mehr? Deswegen von meiner Seite absolute Empfehlung: Together, im Deutschen Together, unzertrennlich, unnötigerweise. Aber ja, für mich klare Empfehlung und ein kleiner Sleeper-Hit, gerade weil man jetzt vielleicht aktuell wieder nur die ganzen Riesen-Blockbuster wahrnimmt, wie Jurassic World, ich weiß nicht der wievielte Teil, Superman, die, keine Ahnung, 7. Neuauflage und Fantastic Four, was glaube ich auch die 3. oder 4. Neuauflage ist. Ja, man denkt so, es gibt nichts Originelles im Kino, aber doch, ich finde den hier originell genug. Klar, er erfindet das Rad nicht neu, aber er findet, er sucht sich was, was man vielleicht kennt und gibt dem genug Twist und Spin, dass es einfach unterhaltsam ist und eine gute Zeit. Und der Film weiß auch, wann er enden muss. Also der Film ist auch nicht zu lang oder sowas. Also klar, er hätte am Ende vielleicht ein bisschen was aussparen können, aber an sich, wenn der Film, sage ich mal, 2-3 Minuten früher geendet hätte, dann wäre für mich wahrscheinlich eine 5-Sterne-Bewertung gewesen, 5 von 5. Aber ja, diese 2-3 Minuten, die ja zu lang ist, die zieht das für mich ein bisschen runter, aber dann reden wir immer noch von 4 von 5 Sternen, ehrlich gesagt. Also es ist ein guter, guter Film. In diesem Sinne, das war's für diese Ausgabe. Wenn euch das bereichert hat, reicht's gerne weiter und ja, bis zum nächsten Toffer Podcast. Ciao.